Die polnische Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea brachte jüngst auf ihrer Internet-Homepage das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un über die Verstärkung der Volksarmee und die Schaffung einer gesellschaftlichen Atmosphäre, in der das Schwergewicht auf das Militärwesen gelegt wird.